WDR 5. Neugier genügt. Die Geschichte der Rosa Zelle ist schon alt. Aber noch nicht so legendär wie die Storys von Vogelspinnen in exotischen Zimmerpflanzen oder die Behauptung, in einem Glas Coca-Cola löse sich ein Steak auf. Es ist 3 Jahre her, da erschienen in deutschen Medien die ersten Meldungen über rosa gefärbte Wände in nordrhein-westfälischen Gefängnissen. Warum ausgerechnet rosa? Rosa Zellen sollen Häftlinge beruhigen. 3 Justizvollzugsanstalten in NRW, Hagen, Attendorn und Dortmund, erproben die Wirkung von rosa gestrichenen Räumen. Zellen, in denen aggressive oder selbstmordgefährdete Gefangene sicher verwahrt werden. Die rosa Zelle ist also kein Raum, in dem der Gefangene sich auf Dauer aufhält. Rosa gestrichen wurden nur Sonderzellen für krasse Fälle und gefährliche Situationen. Und das Besondere an diesem Haftraum ist, dass er über keinerlei gefährdende Gegenstände verfügt. Rainer Wisniewski war Chef der JVA Attendorn. Im Jahr 2010 wurde dort ein Gefängniskomplex neu gebaut. Die Gelegenheit, einen frischen Akzent zu setzen, nach aktuellen Erkenntnissen der Farbpsychologie. Hier werden ausschließlich Gefangene untergebracht, die in erhöhtem Maße fluchtgefährdet sind oder aufgrund ihrer psychischen Verfassung die Gefahr besteht, dass sie sich selbst verletzen oder Selbstmord begehen. Die würden wir dort im Einzelfall unterbringen. Wenige Gefangene verbringen also wenig Zeit in den besonders gesicherten Hafträumen. Trotzdem gab es viel Wirbel um die neue Farbe. Übrigens müsste sie korrekt Cool Down Pink heißen. Rosa zum Abregen. Auf die CDU-Fraktion im Landtag hatte die Farbe allerdings eine andere Wirkung. Sie empörte sich, sprach von Barbie-Zellen, sah die Mannesehre der Gefangenen in Gefahr. Unsere Anstalten sind von einem starken Männlichkeitsbegriff geprägt, auch wegen der einsitzenden Männer und Männlichkeitstypen in den Gefängnissen. Für die ist die Farbe rosa mit etwas völlig anderem assoziiert als mit Ruhe. Womit denn? Und das brauchen Sie eigentlich, glaube ich, nicht besonders zu erklären, aber jedenfalls mit nichts Männlichem. Und hier weckt es aus meinem Verständnis heraus eher Aggressionen, als dass es beruhigt. Peter Biesenbach, Rechtsexperte der CDU im Landtag, mag Pastellfarben. Wenn es eine modische Farbe ist, die passt mit den entsprechenden Accessoires wie Krawatten, dann habe ich nichts gegen rosa. Was, haben Sie auch noch eine rosa Krawatte? Nee, keine rosa Krawatte, aber die Krawatten sollten dann schon zu dem rosa Hemd passen. Diese rote Krawatte hier, die wäre jetzt nicht so ganz passend. Die würde nicht unbedingt passen, nein. Rosa sei für schwere Jungs eine Demütigung. Die gefärbte Zelle ein Verstoß gegen die Menschenrechte. Kein Mann in keinem Knast dürfe mit einer Mädchenfarbe in Verbindung gebracht werden. Und deswegen forderte Biesenbach seinerzeit, die besonders gesicherten Hafträume wieder umzustreichen. Justizminister Thomas Kutschaty von der SPD dagegen hatte die Pink-Initiative in den Gefängnissen abgesegnet. Die Aufregung fand er überzogen. Unsere Gesellschaft ist ja auch in der Veränderung und die Justiz steht ja mitten in der Gesellschaft und verändert sich auch. Ich sehe das relativ entspannt, wie sich das entwickeln wird. Müssen wir mal beobachten, ob tatsächlich ein Cooldown-Pink tatsächlich dazu führen kann, dass weniger Aggressionen bei bestimmten Gefangenen auftreten. Das wird man mal probieren müssen. Wir sind da relativ entspannt. Inzwischen sind die besonders gesicherten Hafträume in Nordrhein-Westfalen wieder weiß gestrichen. In ganz Nordrhein-Westfalen? Nein. Eine kleine Justizvollzugsanstalt im Sauerland hat sie noch, die Rosa-Zelle. 2 Herren führen mich durch das Gebäude. Ulf Bormann ist der neue Leiter der JVA Attendorn und der Justizbeamte Andreas Verbeek hat das große Schlüsselbund in der Hand. Wir stehen in einem Zwischenraum im Erdgeschoss. Links und rechts je eine Tür. Dahinter die besonders gesicherten Hafträume, kurz BGH. Wo wir 2 von haben, also einmal der sogenannte rosa BGH oder fachlich benannt Cooldown Pink. Das ist zumindest die offizielle Bezeichnung der Schweizer Farbpsychologen, die der Meinung sind, dass das beruhigend auf die Inhaftierten wirkt. Wir haben keine belastbaren Zahlen oder Fakten oder Aussagen der Inhaftierten, dass sie sich da wohler gefühlt hätten als da, weil dieser ist nämlich weiß gestrichen. Links der rosa Raum, rechts der weiße. Es gibt also einen Vergleichsraum. Perfekte Bedingungen, wenn man die Wirkung von rosa Wänden testen will. Aber Wachpersonen sind eben keine Wissenschaftler. Ihre Methodik entwickeln sie im Moment. Wo bringen Sie denn Häftlinge, Gefangene häufiger unter, in dem rosanen oder in dem weiß gestrichenen BGH? Also wir gehen eher in den rosa BGH. Das hängt aber damit zusammen, wenn Sie sich vorstellen, die Tür ist offen. Und die meisten Mitarbeiter sind Rechtshänder und man gibt den Druck mit der rechten Hand rüber, sodass das hier rüber. Also es macht dann etwas mehr Aufwand, wenn Sie jetzt hier um diese Tür in den Weißen gehen müssten. Ne? Die Räume sind gleich, abgesehen von der Wandtönung. Sehr hoch, etwa 6 Meter, circa 12 Quadratmeter leere Fläche, ein Stehklo aus Edelstahl, eine Luke aus Sicherheitsglas, durch die man eine sonnige Rasenfläche und die Gefängnismauer sehen kann. Wir stehen im rosa Raum. Die Farbe scheint das Licht zu schlucken. Da oben sehen Sie die Domkamera. Die zeichnet dann die Bilder für die Sicherheitszentrale auf. Und es wird dann eben optisch oder in manchen Fällen auch akustisch überwacht. Wenn er hier untergebracht ist, hat er nur die Matratze, kriegt eine Decke oder zwei. Und die Einsparungen im Boden, die Sie da sehen, das sind dann noch zusätzliche Maßnahmen, wenn jemand wirklich mal fixiert werden müsste, weil er eben aus Gründen Gefahr gegen sich selber oder Selbstverletzung oder Fremdgefährdung da fixiert werden muss. In den JVA Dortmund und Hagen waren selbst der Boden und die Gitterstäbe vor den Fenstern rosa gestrichen. Hier in Attendorn ist der Grund hellgrau mit einem blauen Rechteck in der Mitte. Exakt so groß wie die Matratze, die an der Wand lehnt. Das Einzige, was hier auffällig ist, ist ein sehr hoher Raum und die Geräuschkulisse durch den Schall ist natürlich nicht so optimal. Insofern beruhigt dann der Gefangene sich allein dadurch, wenn er nämlich schreit, hätte den Widerhall. Und insofern möglicherweise trägt das zu Beruhigung bei. Ob die Farbe dazu beiträgt, kann ich Ihnen nicht sagen. Auf halber Höhe der Wand durchbrechen braun-graue Blockstreifen das Rosa. Im Schnitt wird der besonders gesicherte Haftraum 7-mal im Jahr genutzt. Manchmal bleiben die Gefangenen nur ein paar Stunden, in Ausnahmefällen auch mehrere Tage. Sie werden beobachtet. Psychologen und Ärzte kommen, helfen und beurteilen, ob der Mann schon zurück in seine reguläre Zelle kann. Wenn Inhaftierte in den BGH gebracht werden müssen, ist das belastend für die Beteiligten. Denn nicht alle Gefangenen kommen freiwillig mit. Verletzungen sind aber selten bei den Inhaftierten wie beim Personal. Allerdings gibt es sicherlich im Nachgang immer mal die Frage zu klären, wie ist denn die psychische Belastung der Kolleginnen und Kollegen gewesen. Und da sind wir eigentlich zurzeit auf einem guten Wege, weil wir es uns nicht leisten können, dass uns die Kollegen dann wegbrechen und sagen, hier in diesem Vollzug kann ich nicht mehr arbeiten. Und das versuchen wir zu vermeiden. Aber hier so ein Pausenraum ist jetzt nicht in Cooldown Pink gestrichen, damit die Kollegen vielleicht auch noch ein bisschen profitieren können von der Farbe. Nein, also das Cooldown Pink ist auch wirklich nur in diesem BGH verstrichen worden und alles andere ist hell und freundlich. Gibt es eigentlich so unter den Angestellten hier so einen Spitznamen für diesen rosa BGH? Nö. Nee? Kein, der mir geläufig wäre. So Mädchenzelle sowas? Nein, kann man nicht sagen. Weder in Dortmund noch in Hagen noch hier in Attendorn wurden Daten erhoben, die belegen, dass ein Cooldown-Pink gestrichener Raum aggressive Gefangene beruhigt. Die Schweizer Farbdesignerin Daniela Späth dagegen sagt, sie habe die Wirkung zweifelsfrei festgestellt. Und das war ihre Methode. In einem Einkaufszentrum stellte sie 8 unterschiedlich farbige Kabinen mit 3 Wänden auf. Knapp 200 Freiwillige durften eine Farbe auswählen und beliebig viel Zeit in der Box verbringen. Vor und nach dem Aufenthalt in der Kabine wurden Blutdruck und Puls gemessen. Auf ihrer Website hat Frau Späth die Ergebnisse veröffentlicht. Aber nur für den Farbton Cooldown Pink. Der wirke blutdrucksenkend und das schon nach 1 bis 5 Minuten. Was in der blauen, roten oder grünen Kabine passierte, steht nicht da. Ohne Vergleichszahlen wirkt die Studie allerdings unvollständig. Nun ist Daniela Späth ja auch keine Psychologin, sondern Farbdesignerin. Das muss ja keine sozusagen Absicht sein. Das kann auch einfach nur sein, dass sie dachte, das sind die relevanten Daten und hat sozusagen nicht bedacht, dass man die anderen Daten eigentlich als Vergleich dazu braucht, um das wirklich beurteilen zu können. Daniel Oberfeld-Twistel ist Farbpsychologe an der Uni Mainz und erforscht die Wirkung von Farben in Räumen. Auch von Cooldown Pink in Kabinen mit großen Farbtafeln. Glauben Sie denn, dass diese ganz spezielle Farbmischung, dass das von Bedeutung ist, dass man die ganz genau hat? Eher unwahrscheinlich, weil natürlich Farbe sich in einem Kontinuum bewegt, also zwischen verschiedenen Farbtönen, verschiedenen Helligkeiten und verschiedenen Sättigungen. Dass man jetzt durch ein etwas weniger oder etwas mehr gesättigtes Pink sozusagen plötzlich so einen ganz speziellen Effekt hat, würde ich erstmal für eher unwahrscheinlich halten. Aber natürlich könnte man die Frage sich stellen und deshalb haben wir in einem der Experimenten auch diese Originalfarbe wirklich verwendet. Das ist die erste gute Nachricht. Justizvollzugsanstalten mit knappem Etat müssten den Farbton Cooldown Pink nicht im Original kaufen, denn das wäre teuer. Ein aus Weiß und Rot im Baumarkt zusammengemixtes Rosa täte es auch, wenn man an die beruhigende Wirkung glauben würde. Denn ohne den Glauben geht es wohl nicht. Da muss man feststellen, dass es zwar viele Meinungen gibt in so Ratgeberliteratur, die aber wissenschaftlich nur ja, bestenfalls teilweise belegt sind. Und deshalb laufen da zurzeit einige Studien, beziehungsweise sind schon ein paar Studien abgeschlossen. Und diese Frage nach der Wirkung von Pink ist insofern natürlich sehr interessant, weil es da ja entsprechende Anwendungen gibt, wo das konkret in Gefängniszellen angewendet wird. Aber unseres Erachtens halt niemand weiß, ob das wirklich eine Wirkung hat oder nicht. Da fehlt einfach noch der Nachweis zurzeit. Schon im vorigen Jahrhundert wurden Versuche unternommen, diesen Nachweis zu erbringen. Ein Blick in die Geschichte der Farbpsychologie. Der Lüscher-Test. Persönlichkeitsbeurteilung durch Farbwahl. Da wäre das emotionale Farbensystem des Psychiaters Max Lüscher. Er meint, man könne aus den Lieblingsfarben eines Menschen Rückschlüsse auf seine persönliche Verfassung ziehen. Blau-Grün zum Beispiel steht für Selbstvertrauen, Orange-Rot für Vitalität. Die Theorie stammt aus dem Jahr 1947. Das Buch Der Lüscher-Test wurde ein internationaler Bestseller. Heute ist der Autor 91 Jahre alt. Die Lüscher Color Diagnostik AG, die gibt es noch immer. Sie verkauft Tests, Handbücher und bietet Seminare an. Der Lüscher-Test beschreibt als Röntgenbild der Psyche zuverlässig genau und hochdifferenziert unterschiedliche Lebens- und Verhaltensbereiche, die persönlichen Konfliktsituationen und deren Lösung. Weil die Farbwahlen unbewusst gesteuert werden, zeigen sie den Menschen, wie er wirklich ist und nicht, wie bei der direkten Befragung oder einem Fragebogen, wie er sich selber sieht oder gerne gesehen werden möchte. Alexander Schaus, Professor für Biowissenschaften am American Institute for Biosocial Research, las das Buch Ende der 1960er Jahre. Seine Annahme: Wenn Farben etwas über Persönlichkeit und Emotionen aussagen, dann können sie eine Person und ihre Gefühle vielleicht auch verändern. Das Schaus oder Baker-Miller-Pink. Schaus untersuchte zunächst an sich selbst, wie Rosa auf die Muskelkraft wirkt. Er blickte eine rosa gestrichene Karte intensiv an, währenddessen maß er mit einer Art Expander seine Muskelkraft in den Händen. Und siehe da, die Kraft ließ nach, je länger er auf die rosa Karte blickte. Schwächeln beim Anblick von Pink. Die Forschung von Schaus bestätigte alle Klischees. Das waren offensichtlich so die Studien, die eigentlich zu diesem Pink-Hype sozusagen geführt haben. Wir haben sogar selbst hier ein Handkraftmesser im Labor. Solche Geräte gibt es, auch wenn wir den jetzt noch nicht in einem Experiment eingesetzt haben. Und es gibt, glaube ich, eine Studie, die auch einen Effekt dann von Pink gezeigt hat. Aber mehrere andere Studien, die das auch versucht haben und da dann aber keine Unterschiede auf die Handkraft gefunden haben. Schaus und sein Team maßen in späteren Experimenten auch den Blutdruck und die Herzrate der Probanden. Sie sanken angesichts einer rosa Farbkarte. Die Methoden von Alexander Schaus und seinen Kollegen gelten heute allerdings nicht mehr als wissenschaftlich belastbar. Farbpsychologische Forschung muss viel aufwendiger sein, wenn man echte Ergebnisse haben will. Das zeigt auch der Blick ins Labor. Wir simulieren einen Versuchsdurchlauf, um die Wirkung von Farben auf die Erregung, auch Arousal genannt, zu testen. Das ist eine schallgeschützte Kabine, die wir auch für andere Zwecke hier brauchen. Dann soll ich mich hierher setzen? Setzen Sie sich schon mal dahin, genau. Ich würde im Experiment, wenn Sie jetzt wirklich teilgenommen hätten, wären Sie jetzt noch etwas verkabelt worden. Zwar hätten Sie eine Elektrode an den Arm, an die Hand bekommen, um Ihre Hautleitfähigkeit zu messen. Weil Hautleitfähigkeit ein physiologisches Maß ist für Erregung. Erregung, Arousal, wird sozusagen vermittelt durch das autonome Nervensystem und die Schweißdrüsen in unserer Haut werden durch dieses autonome Nervensystem sozusagen gesteuert. Das heißt, wenn ich erregt bin, produzieren meine Schweißdrüsen mehr Schweiß. Und wir hätten ihre Herzrate gemessen, also letztlich ein EKG abgenommen, um zu schauen, ob ihre Pulsrate, ihre Herzrate sich jetzt in unterschiedlichen Farbbedingungen unterschiedlich verhält. Der Bildschirm färbt sich 30 Sekunden lang orange-rot. Danach lese ich vom Display Fragen dazu ab, wie ich mich fühle. Ich antworte per Handschalter. Dann färbt sich die Fläche 30 Sekunden lang weiß. Das ist bei Versuchen zu Farbe deshalb entscheidend, weil wir sehr schnell an Farbe adaptieren. Wenn Sie eine lange Zeit in einer intensiv grünen Umgebung sind, dann sehen Sie dieses Grün nicht mehr so intensiv, einfach weil unsere Sinnesrezeptoren in unserer Netzhaut sozusagen ein bisschen schlapp werden durch dieses kontinuierliche Bombardement durch Grün und es dann nicht mehr so wahrnehmen. Also kann ich die nächste Farbe mit frischen Sinnesrezeptoren betrachten. Wieder 30 Sekunden. Diesmal ein Pastellblau. In dieser Zeit werden Herzrate, Puls und Hautleitfähigkeit gemessen. Und anschließend beantworte ich Fragen dazu, wie ich mich fühle. Wieder per Schalter. Dieses Experiment ist nur eins von vielen, das an der Uni Mainz zu Farben und Emotionen durchgeführt wurde. Wir denken ja, wenn wir über Farbe sprechen, im Alltag meistens nur an den Farbton. Also wir sagen halt Farbe und denken dann an so ein prototypisches Blau, Rot, Grün, Gelb oder halt Pink. Und uns ist manchmal nicht so präsent und deshalb sozusagen geht dieser Aspekt in der Diskussion dann manchmal unter, dass Farbe ja von der Wahrnehmung her drei Dimensionen hat, in denen man Farbe beschreiben kann. Nämlich einmal den Farbton natürlich, aber auch die Helligkeit der Farbe und die Sättigung der Farbe. Und gerade diese Effekte von Helligkeit und Sättigung oder ein möglicher Einfluss dieser Dimensionen wird manchmal einfach nicht bedacht. In den Experimenten zeigte sich, dass Erregung vor allem von der Farbsättigung abhängt. Je satter die Farbe, desto höher das Arousal. Aber auch der Farbton hat einen Einfluss. Die Versuchspersonen fühlten sich bei Rot stärker erregt als bei Blau. Dass aber gerade Rosa eine beruhigendere Wirkung haben soll als zum Beispiel ein Blauton, sehr unwahrscheinlich, sagt Daniel Oberfeld-Twistel. Eine Farbe mit überzeugenden Fähigkeiten. Cool Down Pink hat eine stark beruhigende Wirkung, die bereits nach wenigen Minuten eintritt. Die Wirkung konnte bisher auf alle Altersgruppen und unabhängig vom Geschlecht beobachtet werden. Je monochromatischer und flächiger der Farbton zum Einsatz kommt, desto schneller und intensiver entfaltet sich seine Wirkung. So steht es in einem Infoblatt der Schweizer Firma Dold, die Cooldown Pink vertreibt. Die Farbdesignerin Daniela Späth verweist auf rosa Hafträume in fast 20 Justizvollzugsanstalten in der Schweiz und in Deutschland. Die Wirkung auf aggressive oder aufgewühlte Gefangene liegt für sie auf der Hand. Dabei ist sie vielleicht gar nicht nachweisbar. Diese Anwendung von Pink in einer sozusagen Beruhigungszelle im Gefängniskontext ist natürlich eine Situation, die ja dafür gedacht war, aggressive Straftäter sozusagen etwas wieder runterzubringen. Und das ist natürlich etwas, was wir nur sehr schlecht in einem universitären Forschungskontext herstellen können. Das würde schon allein an der Ethikkommission scheitern, sozusagen studentische Versuchspersonen in einen so aggressiven Zustand zu versetzen. Da müsste man ja wirklich schon fiese Sachen mit denen machen. Man könnte jetzt natürlich sagen, na gut, selbst wenn die Wahrnehmungsforschung findet, dass es quasi bei normalen Menschen, die sich jetzt nicht in einem emotionalen Ausnahmezustand, wie vielleicht so ein gerade durchdrehender Häftling befindet, keinen tollen Effekt vom Pink gibt. Vom Prinzip her könnte es den natürlich bei diesem aggressiven Häftling geben. Das ist natürlich etwas, was tatsächlich empirisch etwas schwierig zu beantworten sein wird. Hätte das Justizministerium Nordrhein-Westfalen also ein Forschungsprojekt im Knast anschieben sollen? Andreas Verbeek, der Beamte in der Justizvollzugsanstalt Attendorn, fände das schwierig. Weil man ja theoretisch Gefangene, die in einem BGH untergebracht werden, zur Hälfte im rosa BGH und zur Hälfte im weißen BGH unterbringen müsste und dann danach eine Befragung durchführen müsste, wo haben sie sich wohler gefühlt. Und das wird nicht gemacht, das wäre ja auch widersinnig, sage ich einfach mal. Man müsste den womöglich nicht gerade kooperativen Inhaftierten Elektroden anlegen, um ihre Erregung zu messen. Man müsste für exakt gleiche Lichtverhältnisse in beiden BGH sorgen und am besten auch noch einen blauen und einen roten BGH dazu bauen. Und dann müssten noch die beruhigt werden, die bei Rosa rot sehen. Wie Peter Biesenbach, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag NRW. Strafgefangene sind keine experimentellen Menschen, mit denen ich etwas ausprobiere, von dem ich nicht sicher bin, dass es Erfolg hat. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.